Der Jude Leines, der inzwischen Jesuitengeneral geworden war, trat für die päpstliche Allgewalt ein und lehnte scharf jede Gleichstellung der Bischöfe mit dem Papste oder dessen Unterordnung unter die Beschlüsse einer Kirchenversammlung ab. Es gelang ihm auch, die französischen Vertreter für seine Anschauungen zu gewinnen. Drang er auch noch nicht in allem durch, vermochte er auch nicht, die Dogmen von der unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria und der Unfehlbarkeit des Papstes im Amte zur Erörterung zu stellen, geschweige denn durchzudrücken, so gelang es ihm doch, die Berufung unmittelbar durch Gott allein dem Papst vorzubehalten und die göttliche Berufung der Bischöfe abzuschwächen. Er verstand es, die Allgewalt des Papstes über die Bischöfe zu sichern, der Kirche ihren gleichförmigen, erstarrten Charakter zu geben und außerdem durch Vorschriften für die Erziehung der Geistlichkeit den jesuitischen Einfluss innerhalb der Weltgeistlichkeit die Tore weit zu öffnen. War die Bestätigung des Ordens ein erster, so war das Tridentiner Konzil ein zweiter großer Sieg des Jesuitengenerals in seinem Machtkampfe um die römische Kirche. Noch Jahrhunderte wogte der Kampf. In ihm verfolgten Papsttum und Jesuit stets die gleichen Linien, die Tyrannei über Bischöfe und Kirche und den Sieg der jesuitisch gefärbten Glaubenslehre. Doch das Papsttum hatte sich auch gegen die Überheblichkeit und Unbotmäßigkeit des Jesuitengenerals zu wehren. Nach jesuitischer Ansicht war es selbstverständlich, dass der Vicarius Christi wohl dazu da war, dem Christus quasi Präsenz zu Diensten zu sein, dass er sich aber nicht einfallen lassen durfte, in den uneingeschränkten Befehlsbereich des Jesuitengenerals einzugreifen. Hatte dieser sich doch dazu seine Rechte vom Papste bestätigen lassen und ihm die Professen mit vier Gelübden nur im beschränkten Umfange in Bezug auf die Missionen unterstellt. Die Päpste konnten sich aus ihrer Überlieferung heraus zunächst nur schwer daran gewöhnen, dass in dem Jesuitengeneral ein Mächtigerer in ihrer Nähe stand. Aber sie fühlten doch dessen Gewalt. Ungern und zögernd schritten sie gegen den Orden ein und auch dann erst, nachdem sich anderweitig Widerstand gegen ihn regte. In China hatten die Jesuiten, um den Chinesen das Christentum schmackhafter zu machen, recht viel von deren Ahnenglaube in die Lehre der römischen Kirche hinübergenommen. Sie folgten damit dem bewährten Beispiel ihrer Kirche früherer Jahrhunderte bei der Abwendigmachung der Deutschen von ihrem blutartigen Glauben, indem diese Feste und Gebräuche unserer Ahnen in ihren Kult aufgenommen hat, da Morde allein nicht alle Deutschen bekehren konnten. In China hatten die Jesuitenmissionare ganz entsprechend gehandelt. Sie schlossen sich chinesischen Gebräuchen auch äußerlich so eng an, dass sie in der Tracht chinesischer Beamter, der Mandarinen, auftraten, ganz nach dem Gebot des Ordens, die Kleidung zu wählen, die dem Zweck entsprechend sei. Die anderen in China tätigen Orden waren mit der jesuitischen Art der Christianisierung der Chinesen, die mit weitgehend Geld- und Handelsgeschäften verbunden waren, nicht zufrieden und führten Beschwerde beim Papst. Im Jahre 1702 entschloss sich der Papst Clemens XI., nachdem schon verschiedene Päpste vorher vergeblich versucht hatten, bei den Jesuiten in China ihren Willen auf ihrem eigensten Gebiet der Mission durchzusetzen, den Legaten Kardinal Tournon nach China zu senden, um dort den Streit zwischen den Missionen, und zwar zu Ungunsten der Jesuiten, zu entscheiden. Diese aber dachten gar nicht daran, dem päpstlichen Legaten zu gehorchen. Sie stellten sich hinter den Kaiser von China und ließen den Vertreter des Papstes 1707 kurzerhand gefangen nach Macau bringen. Sie erreichten bereits 1708 ein Edikt des Kaisers, nachdem alle Missionare, die die jesuitischen Gebräuche verwarfen, verbannt wären. Die Kampfweise der Jesuiten in China gegen den päpstlichen Legaten enthüllt ein Schreiben desselben vom 10. Dezember 1707. Zitat: Nachdem ich mir die größte Mühe gegeben habe, seiner Heiligkeit einen genauen Bericht zu erstatten über die betrüblichen Ereignisse in der chinesischen Mission, welche durch das leidenschaftliche Vorgehen der Jesuiten in die höchste Erregung versetzt worden ist, sehe ich jetzt jeden Weg für mich verschlossen, weitere Depeschen nach Rom gelangen zu lassen. Die Jesuiten bedienen sich der Chinesen und der Portugiesen in Macau, ja selbst der ketzerischen Engländer und Holländer, um meine Briefe aufzufangen. Es ist wirklich staunenswert zu sehen, wie diese Väter ihre Emissäre nach allen Richtungen schicken, um Europa mit ihren falschen Ideen und Nachrichten zu überschwemmen, während es mir verwehrt ist, auch nur einen abzuschicken, um dem Papst und den Heiligen Stuhle die nötigen Informationen zukommen zu lassen. Nachdem die Jesuiten im vergangenen Jahre Kunde erhalten hatten von der päpstlichen Entscheidung, wodurch ihre Praxis in Bezug auf die chinesischen Riten verurteilt wurde, wandten sie sich in schamloser Dreistigkeit an den Kaiser von China, ohne sich um meine Verbote, um die kirchlichen Zensuren, um den päpstlichen Unwillen, den ich ihnen furchtlos androhte, zu kümmern. Sie erwirkten mehrere kaiserliche Dekrete gegen den Bischof Maigrot, das heißt gegen den bischöflichen Vertreter des Papstes, und gegen mich und mehr noch gegen den Heiligen Stuhl, um sie den päpstlichen Entscheidungen gegenüberzustellen und ihren Veröffentlichung zu verhindern. Zitat Ende. In einem früheren Brief heißt es über die Jesuiten, Zitat, denn sie veröffentlichen neue Bücher voll von Lehren, die der Heilige Stuhl verurteilt, so abscheulichen Inhalts, wie sie selbst vor der Verurteilung nicht erschienen sind. Als Probe schicke ich Ihnen ein aus dem Chinesischen ins Lateinische übersetzte Buch, das der Vater Barelli und andere Jesuiten triumphierend in der Hauptstadt von Zhejiang verbreiten und es den Mandarinen zeigen. Durch diese vergiftete Saat verderben sie mehr als je zuvor die evangelische Ernte. Dadurch verunehren sie das päpstliche Ansehen in den Augen der Christen und erregen, zumal unter den Heiden, die wissen, was vor sich geht, ungeheures Ärgernis. War es nötig, zu einem so abscheulichen Mittel des Aufruhrs zu greifen, um auf ihrer, der Jesuiten, verdammenswerten Art, das göttliche Gesetz zu verkünden, zu beharren? Zitat Ende. Der päpstliche Legat Tournon schildert ferner, wie auf Veranlassung der Jesuiten ein Missionspriester körperlich gepeinigt wurde, damit er ungünstig gegen ihn, den Kardinal, aussage, während zwei Jesuiten hinter einem Vorhange dem Vorgange beiwohnten und ihn leiteten. Im Anschluss hieran führt er aus, Zitat, das Schlimmste ist, dass nicht die Heiden es sind, welche die Missionare verfolgen und die Mission zerstören, sondern die Jesuiten, und zwar tun sie es mit souveräner Unverschämtheit, Zitat Ende. Erschütternd sind die Berichte des päpstlichen Legaten. Der Jesuitengeneral triumphierte über den Papst. Kardinal Tournon aber starb 1710 im Kerker in Macau durch Gift, das zu verabfolgen für den Jesuiten kein Verbrechen ist. Papst Clemens XI., der erst lange darauf im Jahre 1721 verschied, hatte nichts Entscheidendes unternommen, um sich gegenüber dem Jesuitengeneral Michael Tamburini durchzusetzen und seinen Legaten vor Jesuitenrache zu schützen. Er unternahm auch nichts, um eine Bestrafung der Verbrecher zu erreichen. So ohnmächtig und verängstigt fühlte sich das Papsttum in der Hand des Ordens.